wie heldischer Soldatengeist einen zahlenmäßig überlegenen Feind zu begegnen vermag, das bewies in den ersten Tagen des deutschen Einmarsches in den polnischen Korridor ein blutjunger Leutnant. Befehl war gegeben, starken polnischen Widerstand an zwei Bahndämmen zu brechen, hinter denen ein breiter Waldstreifen die Verbindung zwischen Reich und Ostpreußen mitten durchschneidet. Die Polen hatten hier Panzerabwehrgeschütze aufgestellt, denen es nach ihrer Meinung ein leichtes sein müsste, mit den deutschen Panzerwagen aus Blech und Pappe fertig zu werden. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Angriffsgeist des deutschen Leutnants gemacht. Mit einem einzigen schweren Panzerwagen bezwang er den Gegner. Zunächst schoss er drei Nebelgranaten ab, um unter dem Schutz des künstlichen Nebels die Panzerabwehrgeschütze zu attackieren. Ehe der Pole wusste, wie ihm geschah, waren die Bedienungsmannschaften zweier Geschütze mit einer einzigen Granate erledigt. Fast traumhaft schnell wurden dann die Geschütze selbst unter den schweren Raupenketten des deutschen Panzerwagens zermalmt. Die in dem Waldstreifen versteckten Polen hatten es plötzlich sehr eilig zu verschwinden. Indessen nun aber fünf Panzerwagen dem rückwärts blutenden Polen nachsetzten und auf eine 5 Kilometer lange Strecke Tod und Verderben spien, bis nur noch ein Häufchen versprengter von der fast 200-fach überlegenen polnischen Truppe übrig blieb, fuhr unser Leutnant mit seinem Panzerwagen auf einen Bahndamm und brachte dort einen Eisenbahnzug zum Stehen. Die Fahrgäste, schwer bewaffnete polnische Reservisten, mussten aussteigen und ihre Waffen auf einen Haufen werfen. Und dann marschierten 400 Gefangene vor dem Panzerwagen des Leutnants einher, bis er sie bei einem Verband deutscher Truppen abliefern konnte. Damit aber war sein Tatendrang noch nicht gestillt. Von einem Gehöft her wurde sein Panzer beschossen. Drei Granaten machten dem Spuk ein Ende. An einem Waldrand waren die Polen dabei, ein umfangreiches Befestigungswerk mit einem Bunker und davor gelegenen Drahtverhauen zu errichten. Der Leutnant mit seinem Panzerwagen machte auch hier ganze Arbeit. Auch eine hinter dem Walde gebaute Brücke konnte nicht mehr zerstört werden. Was für ein Bild! Gewehre, Tornister, Munition, Granaten, Drahtrollen und Spaten, alles lag in wirrem Chaos, fortgeworfen von den siegestrunkenen Polen, die der deutsche Leutnant so schnell aus ihrem Rausch zu schrecklicher Gewissheit aufgeweckt hatte. Aber dann geschah es. Mitten im donnernden Siegeszug des deutschen Panzerwagens standen die wuchtigen Raupenketten auf einer lichten Wiese plötzlich still. Das Herz des Panzerwagens, der Motor, hatte aufgehört zu schlagen. Was kümmerte das den jungen deutschen Offizier? Konnte das seinen Tatendrang und seinen Siegeswillen hemmen? Sein Herz schlug noch, und bis er nicht den letzten tödlichen Gruß zum Feind hinübergeschickt hatte, war seine Aufgabe nicht erfüllt. Ununterbrochen spie sein Panzer Feuer und Vernichtung hinter den Fliehenden her. Das Auge des Leutnants leuchtete in stahlhartem Glanz. Glanz, der nicht mehr von dieser Welt war. Und in diesem Augenblick hatte der Gott der Schlachten seinem Siegeswillen ein Ende gesetzt. Eine Granate krepierte in dem glühend heiß gewordenen Geschützrohr und tötete den blutjungen Leutnant. Auf einer lichten Wiese, inmitten der Brahewälder, träumt ein deutscher Soldat unter einem Hügel von Sonnenblumen von seinem großen Sieg.